Ich kauf dein Haus, kauf deine Frau und kauf dich mit. Ich hab mich niemals ausgezogen für die Klicks. Tick-Tack, Tick-Tack. Ja, die Zeit fliegt. Auf einmal macht jeder auf Society. Die Zähne weiß wie meine Nike. More money, more problems, B.I.G. Ich mach die Straße zu nem Laufsteg. Mein Haus ein Labyrinth, ich finde keinen Ausweg. Doch alles gut, Mama, weil ich meinen Traum leb. Keine Sorgen mehr, ich hab meine Mio. Doch scheiß auf Geld, meine Tochter ist die Prio. Hanna Musik, Glory, Rapstar, Trio. Du willst wissen, wer ich bin, schick meine Bio. Ich scheine so, ey, die Hater werden blind. Diamanten auf der Kette und im Ring. Mein neues Haus wie ein Labyrinth. Ich verdoppel, doppel, doppel den Gewinn. Ich scheine so, ey, die Hater werden blind. Aus 50 mach ich 100, verdoppel meinen Umsatz. Dicker, komm mal runter. Warum bist du so verwundert? Mein Geld ist gut gebunkert. Die Taschen sind voll, doch ich hab immer noch Hunger. Mit dem Rolls-Royce Phantom oder lieber Lambo. Ich kann mich nicht entscheiden, ich hab einfach zu viel Lotto. Es geht nur ums Geschäft, denn die klingelt hallo, hallo. Ich drücke wieder weg, denn ich bin einfach zu aggro. Rolle Maserati Spider.